Sind Sie ganz alleine hier? Nee, auch hier sind schon drei Leute. Okay. Ja. Hallo. Worum geht's denn? Können Sie sich denken, ne? Deutschlandlied soll hier gespielt worden sein. Deutschlandlied haben wir nicht. Hm? Nee, ich kann Ihnen gerne einen Text geben. Okay. Also. Darf ich nochmal in die Hand bitte? Für dieselben. Seit drei Ausführungen, drei Leute. Ach so, okay. Ihr holt den mal von Schlagzeug her. Dann ist das alles gleich, ja. Das ist alles dasselbe. Nee, habe ich ja gesehen. Müsst ihr das mal abfotografieren? Das gebe ich unserem zuständigen Kommissariat, was das natürlich klären muss, ob das okay ist oder ja, okay. Nicht. Ne? Also ich denke mal ja, aber also ich. Oder brauchen Sie hier von einem oder können wir auch einen mitnehmen? Können wir mitnehmen, wir jederzeit ausdrucken. Zur Klärung, also war das die Auswahl da? Hätte ich gerne mal die Auswahl. Bis auf diesen einen aus hier, der ein bisschen anstößig sein könnte. Ja, hier ist 20. Ich brauche mal Todesabfrage. Was natürlich interessant ist, ich frage hier drei Leute an. Und die sind alle rechtsmotiviert. Wer behauptet das? Irgendwie ins System, mein Computer. Okay. So, was haben Sie die ganze Zeit gespielt? Diese Lieder hier. Ich würde gerne vorspielen. Ja, machen wir mal. Ja?